Vor Jahren war sie stark bekannt. Jeder Penner ist zu ihr gerannt. Trieb sich rum, die ganze Nacht. Hat für Geld einfach alles gemacht. Dunkle Löcher oder Kneipen konnte es jeder mit ihr treiben. Eines Tages war's dann soweit. Gebraucht, er wurde langsam breit. Was sich da im Körper streckt, hat die halbe Stadt hineingesteckt. So nein, war schon vorher klar. Plötzlich war der Bastard da. Er war der Sohn einer Hure und das sah man ihm an. Er war der Sohn einer Hure, er war nicht mal ein Mann. Und darum treibt sie heute noch, wir spielen jedem Rattenloch. Das Kind kommt in die Gosse ein, wie kann das Leben schöner sein? Betten klauen, Überfälle, die Hure züchten Kriminelle. Er war der Sohn einer Hure und das sah man ihm an. Er war der Sohn einer Hure, er war nicht mal ein Mann. Er war der Sohn einer Hure, mit dummem Schädel im Gesicht. Er war der Sohn